Good morning. Finally, back on the stream. Thanks to all the hilarious problems this morning. Anyway, I'm gonna get going. I'm here in the studio with Zara Lane. Good morning, Zara. Good morning, Greg. How are you feeling today? Fantastic. This is like one of those real breakfast radio shows. We're going to do these really shitty news items. Yeah, but with the difference that we don't breakfast and we didn't breakfast yet. So we were here all early, really early, fiddling with cables and internet streamings, the usual thing. Maybe it's not too interesting for you. It is interesting for us, though. We are learning. Let's take a browse through the day's news. The New York Times tells us that courts put accelerating stop and frisk policy on trial. Well, that's pretty interesting. What's happening with Obama? Oh. I don't think that's so interesting. I want to know about the Wikipedia ban in Moscow, which was yesterday announced to be decided about today. So I'd be interested if there's no internet access in Russia anymore for Wikipedia. That is interesting. We'll look at that. But just first, there's this news item here that San Bernardino, which is a city in America, has filed for bankruptcy. The entire city has a $45 million shortfall and cannot pay its city workers. So the whole thing is ruined. What's interesting about that is that Frank Zappa once went to prison in San Bernardino and wrote this song about it. And if I can find it, then we'll play it. He went there to have a look. He was in jail there and then he wrote the song. Yeah, he was put in jail because some friends of his asked him to make a tape of sex noises to go with the movie. So he and his girlfriend jumped up and down on the bed and sort of went, And someone heard, someone who didn't like it. It's a realistic sex noise, Greg. Yeah, you should have heard me last night, Greg. Yeah, and then I heard you last night. You were here. Surely millions of listeners out there heard me sexing it up on the rug. And anyway, he got sent to jail, which informs basically his entire lyrical output. So maybe we can listen. Isn't it? I would like to actually do the program we promised our listeners because. We can do the program. I mean, this is just a song about San Bernardino. Why don't you tell us what's coming up today? Well. Okay, do it quickly. Monday we had all the radio subjects and focused on. Radiation, radioactivity, radioactivism on Tuesday, which was actually yesterday. I can't believe it. It seems like ages ago already. We had all the uni stuff because all the exams were done. Certificates were handed out and we had a little battle of musicians playing in the evening here. People coming to celebrate. And today, we will focus on the visuals, on all the art stuff going on around us, because we are now entering the real art world. Don't know how real that is, but many people today on the program will tell us how that is. And the program which we sent out to everyone will still happen, but in a different order. It is a surprise order because we will decide that while it happens. But we will start with the residency panorama. Joe Glanz has been in Cairo first for himself, but now also for us, because he made a little cut-up of street recordings and composed them for us so that he takes us on his trip through Cairo. It's called Cairo Carlo alla Frida. There's a correct joke. It's recorded and composed from February to June 2012 by Joke Lanz in Cairo, Egypt. Soundscapes from all over the art world find your residency program. So, are you playing it on your computer or am I? I just said that. Cairo Carlo Alla Frida, concentration. I know it's early. After that, we will listen to DJ Orson dubstabbing it for us. Morning dubstep. Yes. We will listen to an interview with Ursula Block from Real Musik. We will listen to reports about the documentary and about a seminar on the biennials and the very crucial biennial which has just stopped in Berlin. There will be interviews with artists like Ezra Ayerson, made by Lieke Arnold. There will be music. In the evening we will have live gigs again with DJ Aberglaube, Fräulein Schein, and in the end we will host another radio show, The Secret History of the DNA Crushers, live. More details will come during the day. Let's take another look at the news in our shitty world. San Francisco Department of Environment has banned city agencies from buying Macs, Apple Macs, because they've pulled out of an environmental scheme. That's Mac. Let's see. In Spain, the Prime Minister, Mariano Rajoy, is giving details of a new raft of austerity measures as miners protest in Madrid. Oh dear. Let's see what ESPN has to offer. Sports news. Boring. CNET tech news. Netflix's price hike is a train wreck. Oh my god. This is so incredibly boring. Hey, guess what? Today we're going to do a phone-in, so if you've got any problems, then you can call me, Uncle Greggy, on Skype. And, you know, I'll give you some advice if you've got problems. You lost your paintbrush, or, you want to set up for the summer show and you want a bit of, architectural advice, then you can ask me, Uncle Greggy. Or, you got love problems? Who doesn't? Problems with your neighbours, nosy neighbours, or you want my advice on buying things on eBay, or if someone phones in with a problem, maybe you, listener, you have an answer, and you want to phone in with an answer to that problem, or maybe you just want to request a song from the gigantic iTunes database of the world, or maybe something from somewhere. I don't know. The Skype name, you can Skype in on Radio de la Culture Visuelle. If you don't know how to spell that, then, you should have gone to school. It's very simple. Radio de la Culture, as in culture, Visuelle with two L's and an E at the end. So do call into the studio, listeners. We're looking for some kind of interaction, because we're sitting inside a cardboard box inside another room, far too early. It's probably early. No one's really out of bed yet. But. Pia Schwertfeger von Munich is our new Skype friend. We accept her request. We've got Skype friends. Yeah, that's right. Radio de la Culture Visuelle on the Skype. We haven't got a Twitter name. But you can go to peoplezapping.com/places/radio226 and you can tune into the stream, which you probably already are doing. Before we now go on the residency trip to Cairo, exactly, to Cairo, we shortly say who Paula Schwertfeger is, because she is the one who has visited with the course the documenter and will report later. We are looking forward to that. Thank you. This is Cairo. Thank you, joke. Yeah. Hilfe! Shock 7, it was really something. It was seriously the best koshery I've ever met. Zof. Yes. Zof. What does that mean? Zof. Thank you, Joe Glanz. That was Cairo Carlo alla Frida with greetings from Cairo. We continue with dubstep. The morning dubstep. The morning dubstep. There's a history in our radio, a history of dubstep bashing and dubstep wishing people wanted to listen to dubstep. So DJ Orson will teach us what dubstep is. Here you go. Famazu, Radio 226. This is Radio 226. Good morning, Charlottenburg. We still have the same. Good morning, internet listeners. Good morning, Yodigay. Nope. attitude. No compromise.

drums there for me. Instead, she looked dread. Here are some drums there for me. Thank you. You are listening to Radio 226, La Radio de la Culture Visuelle. Good morning to all the art observers downstairs in the main hall. This is DJ Orson with his morning dubstep mix. Radio 226. Visit us upstairs in Raum 226. Radio 226. Jouw radio die de wereld op zijn kop zet. Your radio that turns the world upside down. Come on. Radio 226. Un radio pe care toți îl ascultăm. Mai bun decât Vocea Americii. Mai bun decât Europa Liberă. Mai bun decât Radio Vatican. Radio 226. A radio that everybody listens to. Better than the Voice of America. Better than Radio Free Europe. Even better than Radio Vatican. Radio 226. Thank you, DJ Orson, for that incredible dubstep morning mix. Radio 226, coming up. Radio Dialogue. It's ziehen jetzt den Punkt Radio Dialog vor, der um 12.30 Uhr kommt eigentlich. Vielleicht spielen wir ihn dann nochmal. Das ist ein Hörstück über eine Skulpturengruppe. Über die Skulpturengruppe Konkretisierung und Poetisierung von Konrad Mühr und Wilhelm Klotzek. Und wir suchen das Pfeil, gleich geht's weiter. Problems you need solving, simply Skype into the studio. The Skype name is Radio de la Culture Visuelle. There's two L's and an E on the end. And we'll try our hardest to solve your problems. Or maybe you have a request. Call in, caller. No sé escribir cartas, pero sé escuchar la radio. Transformation ist messbar. Im Numen der Station, Radio 226. Dankeschön. So, jetzt kommt das Stück Konkretisierung durch Poetisierung. Skulpturengruppe und Hörstück von Konrad Mühr und Wilhelm Klotzek, 2012. Ich lese kurz den Text vor, den die Künstler uns dazu eingereicht haben, bevor wir das Stück spielen. Die Skulpturengruppe Konkretisierung und Poetisierung ist ein Zusammenspiel zwischen den Skulpturen und dem Hörstück Radiodialog. Jede Skulptur ist durch eine Nummer gekennzeichnet. Diese Nummer taucht wieder in dem Hörstück auf, welches durch die Skulpturengruppe führt. In dem 30-minütigen Hörstück aus einem Radiogerät werden die Skulpturen jeweils in einen Dialog und ein Musikstück übersetzt. Die gesamte Skulpturengruppe kreist um eine kinetische Skulptur, angetrieben durch einen Plattenspieler, in der unsere Initialen zusammengefügt sind. Diese ist als Ausgangspunkt der gesamten Skulpturengruppe zu sehen, da es um einen gemeinsamen Dialog zwischen Form, dem Material, dem Künstler und dem Betrachter geht. Radio Dialog dreht sich weiter. Nummer 5. Hallo? Hallo. Entschuldigung? Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Zigarette? Wie bitte? Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Zigarette? Was? Ich will nur fragen, ob Sie vielleicht eine Zigarette haben. Nein, danke. Ich wollte Sie ja auch fragen, ob Sie eine Zigarette für mich haben, nicht umgekehrt. Hm? Also was jetzt? Wie bitte? Also, haben Sie nun eine Zigarette? Eine Zigarette? Ja, warum nicht? Ich hätte gern bitte zwei. Nummer 4. Ich bin ein Spezialist für Vorgänge im inneren Raum und in der inneren Zeit, für Erfahrungen, die man Gedanken nennt, Bilder, Erinnerungen, Träume, Visionen, Halluzinationen, Träume von Erinnerungen, Erinnerungen an Träume, Erinnerungen an Visionen, Träume von Halluzinationen, Brechungen der Brechungen der Brechungen jenes ursprünglichen Alpha und Omega von Erfahrung und Realität, jener Realität, auf deren Verdrängung, Verleugnung, Isolierung, Projektion, Verfälschung unsere Kultur so viel wie auf sonst irgendetwas basiert. Ach so. Ja. Warum eigentlich nicht? Da. Surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Nummer 7. Hallo Harry. Hallo Klaus. Was haben wir denn heute hier? Das habe ich mich auch schon gefragt. Sieht aus wie eine Schüssel. Harry, das sieht nicht nur aus wie eine Schüssel, sondern es ist auch eine. Natürlich keine gewöhnliche Schüssel. Was ist denn an ihr so ungewöhnlich? Na, das werde ich jetzt hier dir und unseren Zuhörern erklären. Also, diese Schüssel sieht aus wie eine gewöhnliche Schüssel. Aber was denn jetzt? Und das ist sie auch. Aber sie kann viel mehr als eine gewöhnliche Schüssel. Aber was denn jetzt? Harry, ich frage mich, warum du immer so ungeduldig bist. Ich bin genauso ungeduldig wie unsere Zuhörer, die rausfinden wollen, was das Besondere an dieser gewöhnlichen Schüssel ist. Kann man mit ihr telefonieren? Nicht schlecht, Harry, nicht schlecht. Da hast du fast den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber halt nur fast, denn... Nun spann uns nicht noch weiter auf die Folter. Okay, okay. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen heute hier die erste Multifunktionsschüssel der westlichen Hemisphäre. Wirklich die erste Multifunktionsschüssel? Wahnsinn! Ja, denn mit dieser Schüssel steht es Ihnen total offen, alles damit zu tun, was Sie möchten. Was denn zum Beispiel? Alles, was man sich so ausdenken kann halt. Also zum Beispiel als Salatschüssel oder als Aschenbecher. Viele fragen sich jetzt, kann das denn sein? Eine Salatschüssel als Aschenbecher? Und ich sage Ihnen, machen Sie sich keine Gedanken. Es ist alles zertifiziert und geprüft von unserem unabhängigen Institut. Wahnsinn! Klaus, das ist echt der Kracher. Was soll das denn kosten? Harry, es kostet fast nichts, wenn man bedenkt, was man alles mit dieser Schüssel machen kann. Was kostet sie nun? Sie kostet nur 5 Mark. Was? Nur 5 Mark? Das ist alles? Nicht mehr? Keine Vertragsbindung? Nein, Harry, keine Vertragsbindung. Alles für nur 5 Mark. Toll. Ich glaube, ich nehme gleich 2. Nummer 2. Rechts. Rechts. Links. Bitte etwas mehr nach rechts. Rechts. Rechts. Es reicht. Es reicht. Das Kraftfahrzeug. Straße, das Kraftfahrzeug auf der Straße. Die Wiederholung. Rechts. Die Wiederholung. Das Kraftfahrzeug auf der Straße. Auf der Straße. Steht ein Mann. Achtung. Kraftfahrzeug, Verkehr. Ein Mann alleine. Kraftfahrzeug, Mann. Achtung. Auf der Straße steht der Kraftfahrzeug, Mann allein. Links. Rechts. Links. Rechts. Danke. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Le patron de la ménagerie crie t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille. Nummer 1. I feel so flat today, honey. Flat? What do you mean? You feel flat? I feel so flat, like a flat tire, darling. Like a fat tire? No, I mean like a F-L-A-T, flat tire, not fat. Ah, I see, I see. You are not interested in me anymore. Why? Because you have nothing to say if I say that I feel like a flat tire. Wait, I will just make a note in my memory. That's all what you have to say. Aight. You know what? I want to quit. I can't hold it anymore. What do you want to quit? Our relationship. Why do you come up with this stuff now? I was trying to concentrate and thinking about my work. We can talk later about that. I don't want to talk about later. I don't want to talk later, because later I'm gone. Where do you want to go? To the supermarket? I can't believe that you are so uninterested in me, darling. Can you please shut the fuck up, lovely honey? I'm thinking about my work. So please, will you shut the fuck up, darling? Did I tell you about my mother? Did I tell you about my mother? No, you didn't. So my mother said to me that... How many times I have told you that you should fuck yourself, shut the fuck up? You know what? Fuck you, you fucking cunt-faced son of a bitch! What? How you called me? Yeah, you listen right, darling. You look like my unwashed, dirty cunt. I can't hold this. Fuck you. I quit now. I will quit now. Yes, and please take all your fucking friends and your fucking drugs and your fucking art sculptures and take a piss off. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, wouldn't you want me? It's no joke. It's doing me harm, you know. I can't sleep. I can't stop the brain, you know. It's 3 weeks. I'm going insane, you know. I'd give you everything. Nummer 3. Kein Halt hat die Figur. Mensch, Meier, nehmen Sie Haltung an! Die Figur? Plastik. Relief. Auf jeden Fall kein Halt. Halt. Ja, bitte? Schauen Sie doch mal. Da steckt viel Arbeit drin. In der Figur? In der Figur. Ein bisschen alt, oder? Backen. Alt backen. Hart. Weiche Formen. Fast schon sexuell, so organisch. Ja, fast schon sexuell. Aber auch desillusioniert. Müde. Nicht mehr standhaltend. Nicht mehr aktuell. Neues Deutschland. Neues Deutschland. Neues Deutschland. Nein, es heißt Neues Deutschland. Nicht mehr aktuell? Wie hätten Sie es denn gerne? Standhaltend. Kein Problem. Entfernen Sie doch bitte den Rahmen. Danke. Bitte. Danke. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai, egli sa che lo vedrai, solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo, oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede. Das war Radio Dialog, Objektsprech von Konrad Mühe und Wilhelm Klotzek. Muncavaș, Radio 226 este un radio care emite în zona Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari, pentru voi să vă trăiască familia. Homies, Radio 226 is a radio that will go live on air in Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari. Live long and prosper! Hello, hello, here's Radio 226 Station upstairs in Room 226. Hier ist die Radiostation der Universität der Künste. Während der Prüfung und während des Rundgangaufbaus senden wir für euch aus diesen Radios. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr jetzt gerade vorbeigeht und wundert euch, was diese Radios zu tun haben in der Halle. Mitnehmen, anhören, könnt ihr auch, können sie auch gerne mit durch das Haus nehmen, während sie sich die Kunst anschauen. Oder natürlich alle Studenten, während ihr eure Wände weiß streicht, damit die Kunst draufgeklatscht werden kann für morgen, wenn ihr noch nicht längst fertig seid, was unwahrscheinlich ist, erfahrungsgemäß. Ja, jetzt wisst ihr wieder, alle Neuen wissen es jetzt, was Radio 226 ist. Wir haben am Montag angefangen, über Radios zu sprechen, über Wellen, über Radioactivism. Am Dienstag haben wir den Unitag gemacht, Postbearbeitung der Prüfung, posttraumatische Stressbewältigung gemacht gemeinsam, überlegt, wo es weitergehen soll, wie wir überhaupt ausgebildet werden wollten, wie es war. Und heute ist der Visual Day. Es geht um das Bild, eben gerade Wilhelm Klotzek und Konrad Mühe über eine Reihe von Skulpturen, die sie ausgestellt haben. Und ein Radio hat Stücke zu den einzelnen Skulpturen ausgestrahlt. Jetzt geht es um Arbeitsbedingungen bei Mattel. Ein Stück von Ernst Markus Stein und Ulrike Bernhardt. Greg, bist du bereit, die Barbie rauszuhauen? We are waiting for this since days. It's 40 minutes and absolutely funny and beautiful. Super schön. Es ist auf Deutsch. It's a German piece about Barbie and her work. Because the Barbie actually is 50 now. It's called Barbies Überraschungsparty. Are we in it? Barbies Überraschungsparty kommt. Es war der Nachmittag am 9. März und Ken und Skipper saßen an einer Mauer im Park und diskutierten. Sie hatten einen Plan. Oh Mann, Ken, ich bin so aufgeregt. Barbie wird sich so freuen über unsere Geburtstagsüberraschung. Das glaube ich also, aber auch. Ich habe jetzt eingeladen Mitch, Anne, Betty und Petra. Aber von Brandon und Johnny habe ich noch gar nichts gehört. Vielleicht müssen wir die gleich nochmal anrufen. Ja, die kann ich gleich nochmal anrufen. Ich habe noch Guthaben. Betty meinte, sie hilft uns auch, das Buffet herzurichten. Super. Und Anne wollte irgendwie einen Deal mit dem Wohnungsschlüssel organisieren, damit wir heimlich da rein können. Wohnungsschlüssel? Den habe ich schon. Hier. Ein bisschen Sorgen macht mir allerdings das Geschenk. Wieso? Warum? Ich habe totales Kopfzerbrechen darüber. Du hast kein Geschenk? Eigentlich wollte ich ihr doch ein Gedicht in Schweizer Mundart vortragen. Aber dann war ich genau krank letzte Woche beim Mundartunterricht. Was für eine brillante Idee, Skipper. Wow, das kannst nur du haben, solche tollen Ideen. Und was ist mit deinem anderen Akzent? Ja, das könnte ich mir überlegen. Na, viel wichtiger ist erstmal, dass Barbie von der ganzen Geburtstagsvorbereitung nichts mitbekommt. Wie gehen wir das am besten an? Wann treffen wir uns? Und wir müssen auch wirklich die anderen noch anrufen. Ich hatte schon mit Nathan telefoniert. Er wollte was zu knabbern und gute Musik mitbringen. Cool. Er war total aufgeregt. Er findet die Idee richtig klasse. Ja, ich ruf mal Johnny an und spreche das mit ihm ab. Ja, mach das. Und, geht er ran? Ja, hi. Hier, Johnny am Apparat. Hey, ich bin's, Ken. Hi, wie geht's? Ich wollte dich nochmal erinnern, dass wir heute die Überraschungsparty für Barbies Geburtstag ja, machen. Vergessen. Du ja, kommst ja, doch, komm. Oder? Bleibt alles dabei, ja? Jetzt mich doch. Auf mich ist Verlass. Ich habe auch ein Auto. Wenn du willst, kann ich fahren. Gut. Ich kann Sekt mitbringen. Und? Ja, bring Sekt mit. Ja, genau. Eine gute Idee. Ja, Sekt bring ich. Genau, ja. Oh. Ja, dann sehen wir uns später. Und wann wollen wir uns genau treffen? Wann? Ja, wann? Hä? Da muss ich Skipper noch fragen. Skipper, ja, Mama. Wann treffen wir uns? Ich würde sagen um 17.30 Uhr. Skipper sagt, 17.30 Uhr ist ziemlich gut für sie. Dann ist sie fertig perfekt, mit dem Unterricht. Auch. Ja, ja, ich bin dann fertig okay, mit der Arbeit. Dann treffen ja, wir uns 17.30 Uhr bei Barbie am Haus. Hey, wir sind und dann sag mir, ich soll noch bis Girlanden dann. Mitnehmen. Tschüss. Ah, und bring bitte noch Girlanden mit. Tschüss. Ciao. Ja, mach ich. Ja, klar, kein Problem. Tschüss. Hey, Brandon hat gerade eine Nachricht geschrieben. Warte, ich lese sie dir mal vor. Bin dabei heute. Überraschung, Akka, yeah, es wird Spaß. Wie spät? Ich antworte mal. Um 17.30 Uhr bei Barbie vor der Tür. Ja. Na, da hatten sich Ken und Skipper einiges vorgenommen, aber es schien ja ganz gut zu laufen. Barbie saß währenddessen nichtsahnend in ihrem Büro auf der 45. Straße und hatte einiges zu tun. Hey Betty, kannst du mal ans Faxgerät gehen? Hey Barbie, kannst du mal ans Telefon gehen? Ja, hallo, hier ist Multifunctional Sale Inc. Barbie am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Ilona Christiansen von Talk Today auf Channel 4 von Barbiehausen. Und zwar ist ja nun heute Ihr Geburtstag und wir dachten, wir würden Sie gerne heute Abend in eine Talkshow einladen. Live und exklusiv, nur über Sie und mit Ihnen. Was denken Sie rufen mich hier gerade auf Arbeit an. Und außerdem möchte ich meinen Geburtstag sowieso nicht feiern. Aber Frau Barbie, Sie werden pro Sekunde dreimal verkauft. Wo ist das Problem? Und was gibt es Schöneres als eine eigene Talkshow an seinem 53. Geburtstag? Es interessiert mich einfach nicht. Und das war's jetzt. Tschüss. Hey Barbie, denkst du dran, dass die Kostenvoranschläge heute noch raus müssen? Sonst hat der Kunde wirklich, wirklich ein Problem und wird uns ziemlich stressen. Du weißt ja, wie das ist, ne? Ah ja, und das Telefon. Na, ich gehe erstmal in die Mittagspause. Bis ja, dann. Nur kein Stress. Barbie hatte alle Hände voll zu tun an ihrem Geburtstag, während Skipper sich langsam aber sicher vorbereitete auf ihren Mundartunterricht. Leimer Büro. Adema ist die öffentliche Sicherheit. Transformationisch messbar. Nochmal. Transformationisch messbar. Aua. Ui. Umi. Enten. Wegen Brumm. Die Hälfte der Wohnungen seien Sozialwohnungen. Er bedeutet einen gewissen Schutz vor Gentrifizierung. Hoppala, komm ein bisschen runter, ich seh dich ja nicht da. Während Skipper sich auf ihren Mundart-Test vorbereitet, ist Ken in den letzten Zügen der Vorbereitungen für die Überraschungsparty. Ja, Konfetti brauche ich noch. Und Cola. Ah ja, Johnny bringt Sekt, dann könnte ich ja noch Trinkhalme und Plastikgläser kaufen. Ah, und die Torte? Stimmt, die Torte wollte Barbies Mama machen. Skipper wollte noch Joghurt mitbringen und Nelson Zeug zum Knabbern. Vielleicht gehe ich noch und kaufe ein bisschen Gehacktes, dann können wir grillen. Ich sollte mir noch ein paar Spiele einfallen lassen. Spiele auf Partys sind immer cool. Ich brauche nur irgendwelche Spielideen. Oh Mann, es ist schon 15.45 Uhr. Jetzt aber schnell. Ich muss noch in den Großmarkt. Ah, und ich wollte noch zum Friseur, damit ich auch gut aussehe. Und mein Kostüm muss ich aus der Reinigung holen. Na, das wird alles ganz schön knapp werden. Vielleicht muss ich doch nochmal Johnny anrufen und er hilft mir mit dem Auto. Dass solch eine spontane Überraschungsparty so viel Arbeit ist, das hätten Ken und Skipper sicherlich nicht gedacht. Barbie, die währenddessen nichts ahnend in ihrem Büro sitzt, teilt ein ganz ähnliches Schicksal. Barbie, du und Deborah, könnt ihr vielleicht dann mal in mein Büro kommen? Ich muss noch was mit euch besprechen, wegen dem Börsengang unseres Unternehmens. Was jetzt? Okay, okay, geben Sie mir 5 Sekunden. Ich schicke ganz schnell die letzten Kostenvoranschläge noch raus. Okay, hier bin ich. Schieben Sie los, was gibt's? Ich sag's euch ganz ehrlich, wir sind kurz davor, auf den Börsenmarkt zu gehen. Was? Wir müssten noch einmal ein paar Sachen prüfen. Und okay. Ich würde euch bitten, wenn das geht, das noch heute zu machen. Ihr müsstet vielleicht ein bisschen länger arbeiten, aber wir müssen unbedingt noch die Emissionspreise festlegen, das Booking-Building machen und ja, ein paar Wertpapiere zuteilen. Da bin ich noch nicht mir ganz sicher und das schaffe ich auch nicht alleine. Also dann brauche ich eure Hilfe. Verstehe, Deborah, verstehe. Barbie. Ja? Ihr seid einfach meine besten Mitarbeiterinnen, die qualifiziertesten von allen. Und ich sage euch, das lohnt sich für euch nach hinten hin. Naja. Und für heute habe ich euch sogar extra noch ein paar extra Früchte bestellt und kalte Getränke bereitgestellt. Oh, das ist aber lieb. Ja, wie sieht's aus? Könntet ihr das machen? Außerdem müsste jemand von euch noch den Peer Group Vergleich machen. Wo finden wir den? Den habe ich angefangen, den findet ihr auf C unter Prüfung der Börsenreife. Müsste einer von euch nochmal nachgucken. Wie sieht's aus? Wer ist dabei? Naja, ich meine, da können wir auch schlecht Nein sagen, ne? Na, das war ja wohl mal eine Geburtstagsüberraschung der besonderen Art. Aber Barbie war ihrem Chef nicht böse. Sie verstand sehr gut, dass sie eine der leistungsfähigsten Mitarbeiterinnen bei Multifunctional Sailing ist und sowieso war ihr nicht gerade nach Geburtstag feiern. Ganz anders hingegen sah es bei Ken und Skipper aus. Beide waren Hals über Kopf in den Vorbereitungen für die Überraschungsparty und Skipper hatte sogar noch einen grandiosen Einfall für Barbies Geschenk. Puh! Noch eine halbe Stunde. Das wird ganz schön knapp. Ich muss noch duschen. Die Wunderkerzen, wo sind sie? Ah, hier. Und dann, genau, ich ziehe mir jetzt einfach noch auf YouTube dieses Tutorial zu Schweizer Dialekten rein. Dann kann mit dem Geschenk gar nichts mehr schief gehen. Hallo zusammen. Heute mache ich mit euch ein Schweizerdeutsches Tutorial. Als erstes möchte ich euch das erste Mal die Melodie von der Schweizer Sprache näher bringen. Schweizerdeutsch ist nämlich eine sehr, sehr melodische Sprache. Es hat viele Höhen und Tiefen, so wie das Leben auch. Betonung ist ein wichtiger Punkt von der Sprache. Zum Beispiel sagt man «hoi» und nicht «hoi». Man tut lang betonen und nicht kurz. Von unten nach oben oder von oben nach unten spielt echt keine Rolle. «Hoi» kann man auch sagen. Das ist rein abhängig vom Gemütszustand. Hier mal ein Praxisbeispiel. Hey du, hast du meine Finken gesehen? Finken kann man auch ersetzen durch Schlorpen. Von Schlorpen kann man auch zum Verb übergehen, um Schlorpen. Nun hieß es für Skipper, ihr Geschenk zu perfektionieren. Indessen hatte Ken alle Besorgungen gemacht und war gerade dabei, den Friseur Schnitt zu verlassen, als er realisierte, dass es mit der Zeit wohl zu knapp werden würde und entschied sich, Johnny anzurufen. Hey Johnny. Hi. Ich habe gerade gemerkt, dass es etwas knapp wird mit der Zeit. Könnte ich auf dein Angebot zurückkommen und du holst mich ab? Ich bin gerade hier beim Friseur Schnitt, direkt beim Burger King, da wo Barbie auch sonst arbeitet. Ja, ich weiß wo. Ja, wann soll ich kommen? Sagen wir, lass uns in einer Viertelstunde treffen. Und gut wäre, Skipper noch abzuholen. Die ist garantiert auch zu spät, so wie ich die kenne. Ich habe den Sekt sogar schon bekommen. Ja, cool. Okay, dann. Bis dann. Tschüss. Gut. Ich warte hier. Bis gleich. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. Kaum eine Viertelstunde später und man sah Johnny vorfahren. Hey, echt klasse, dass das noch geklappt hat, dass du mich mit dem Auto abgeholt hast. Und, wie war's auf Arbeit? Oh Mann, frag besser nicht. Seit neuestem arbeitet unser Unternehmen als eine Art Subunternehmen für ein größeres Unternehmen. Und ja, im Endeffekt irgendwelche Videos schneiden, Audio aufnehmen, gar keine Ahnung für was genau. Ey, hast du das gesehen? Der ist dabei rot gefahren. Also das geht ja gar nicht. Naja gut, alle Fälle ja. Irgendwie völlig entpersonifiziert schneide ich irgendwas auf Arbeit zusammen. Ich würde lieber meine eigenen kreativen Sachen machen. Oh ja, dieses Gefühl kenne ich. Da fühlt man sich wie ein Roboter. Ah, du musst hier links. Es gibt mal wohin da drüben. Ja, stimmt, genau. Und eigentlich geht man dann immer nur zum Kaffeeautomat und trinkt die ganze Zeit Kaffee, bis man total viel schwitzt. Ah, Skipper steht schon vor der Tür. Na, ich halt mal an. Na? Hi, Skipper. Alles klar? Hi. Na, das hat ja nochmal gut geklappt. Und so fuhren die drei Freunde recht vergnügt zu Barbies Haus. Barbie hingegen saß noch immer im Büro und wusste vor Arbeit weder ein noch aus. Am besten, ich informiere mich mal über die aktuellen Börsenvorgänge im Netz. Vielleicht hier auf börse.de. Jetzt völlig emotionslos traden und satt gewinnen. Gewinnen? Ja, gewinnen wollen wir. Ja, hallo. Hier ist Multifunctional Sale Inc. Barbie am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo Barbie. Hier ist die Petra. Weißt du, aus dem Burger King... Hey Petra. Es tut mir leid, dass ich gerade auf Arbeit anrufe. Ich hoffe, ich störe nicht so sehr. Was gibt's denn? Naja, also mein Sohn ist krank geworden. Und jetzt wollte ich fragen, ob du vielleicht könntest meine Schicht für heute Abend übernehmen. Oh, das wäre auch nur ganz ausnahmsweise. Das ist ganz schlecht heute, Petra. Wirklich? Ich habe total viele Zusatzaufträge heute. Frag doch mal Betty. Ja, nee, die habe ich schon gefragt. Und was ist mit Eleonore? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, okay, dann probiere ich das mal. Nee, es tut mir leid, aber heute geht's leider ganz schlecht. Okay. Tschüss. Okay, ciao. Dass Barbie bei so viel Arbeit und den Überstunden nicht auch noch Lust hatte, ihrem Zweitjob bei Burger King nachzugehen, das war ja wohl verständlich. Unterdessen hatten sich Ken, Skipper, Johnny und ein paar weitere Freunde an Barbies Haus eingefunden und waren schon voll in Action. Hey, hat jemand den Garagenschlüssel gesehen? Ich muss noch mehr Klappstühle holen. Hier Käse. Hey Freunde, wie empfangen wir den Barbie dann eigentlich, wenn sie reinkommt? Ich habe so eine Kreime hier mitgebracht. Haha, Skipper. Das klingt ja wie ein Schraubbohrer. Also ich bin für ganz konventionell, traditionell Luftballons aufblasen. Das ist immer gut. Und was ist damit? Nathan, die Pfeife ist nicht schlecht. Sag mal, kommst du mit in den Garten? Und hilfst mir, den Grill anzuschmeißen. Ja. Hier. Ken, hast du eine Idee, wo eine Leiter ist? Ich würde gerne die Lande im Garten anbringen. Hey Mitch, wann kommt Barbie normalerweise von Arbeit? So gegen 7. Jetzt aber Dalli. Sollen wir die Platten gleich in den Garten tragen? Betty. Nimmst du mir mal was denn, dieses Tablett ab? Ja, kein Ding. Danke. Na, da ging die Post rund in Barbies Haus. Es war Punkt 7 und alles war vorbereitet. Nun hieß es nur noch auf Barbie warten. Aber wo war sie eigentlich? Oh Mann, Deborah, jetzt ist es schon 7:45 und eigentlich ist noch so viel zu tun, aber heute ist auch mein Geburtstag. Ich will zwar auch gar nicht feiern, aber ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit für mich. Ich würde jetzt dann so in einer Viertelstunde losgehen und dann komme ich einfach morgen früher und mach Open End. Ach, dein Geburtstag, wirklich? Oh, alles Gute, Schatzi. Na gut, dann mach das Schluss und komm morgen einfach früher. Für mich ist das okay. Barbie verließ sichtlich niedergeschlagen und müde das Büro. In der U-Bahn auf dem Weg nach Hause wurde sie etwas nachdenklich. So wiederum hatte sie sich ihren Geburtstag auch nicht vorgestellt. Erleichtert, dass dieser harte Arbeitstag nun hinter ihr lag, kaufte sich Barbie am Imbiss um die Ecke noch einen Döner-Kebab und ging nach Hause. Damit hatte Barbie nicht gerechnet. Der Döner war ihr aus der Hand gefallen und die Soße lief über ihre neuen Schuhe, als sie sich in der Mitte der jubelnden Masse wiederfand. Was für eine Überraschung! Oh, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Hey Barbie, alles Gute zum 53. Geburtstag. Lass dich umarmen, altes Haus. Barbie! Na, du Geburtstagssause? Freust du dich denn gar nicht? Was ziehst denn du was für eine Schnute? Johnny, was ist mit der Musik? Leg mal ein bisschen Popmusik auf, damit hier Stimmung aufkommt. Ja klar, Skipper, kann ich machen, kein Problem. Weil laut Packungsaufschrift ist das definitiv nicht die richtige Stimmung für eine Barbie-Party. Here we go. Hey Barbie, wollen wir tanzen? Ach Ken, nichts für ungut. Aber mir ist leider nicht so danach. Du bist anders als bisher. Es half alles nichts. Barbie war einfach nicht aufgelegt für eine Überraschungsparty. Ein paar Mal versuchten Ken, Skipper, Johnny und die anderen Barbie noch zu motivieren. Doch dann mussten sie auch einsehen, dass Barbie heute nicht feiern wollte. Barbie zog sich zurück in ihr Computerzimmer und schaltete den Laptop an. ganz viele E-Mails empfangen. Das hat den Gianni hier geschickt. Diese GIF-Animation von einem Kuchen, der über die Wiese fliegt. Und die Burger King Crew hat mir auch eine Geburtstags-E-Mail geschrieben. Happy Triple Burger Birthday, Barbie. Hä? Was soll das denn? Ist ihnen wohl nichts Besseres eingefallen. Und Mattel schreibt, liebe Barbie, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Oh, immer diese Förmlichkeit. Wir sind stolz, mit dir kooperieren zu dürfen. Und wir hoffen, dass du den Zeitgeist auch für kommende Generationen mitbestimmst. Na klar werde ich das. Alles, alles Gute und bis nächste Woche zur Fotokampagne in Ashdod. Oh, shit, genau, das ist ja schon nächste Woche. Hey, das hätten sie aber auch können mal schon früher sagen und jetzt nicht hier in dieser Geburtstags-E-Mail einfach so mitschicken. Business as usual. Oh Mann, jetzt spielen sie schon wieder diesen Song. Ich glaube, ich sage einfach, die sollen langsam abhauen. Das nervt mich. Hey Leute. Hey Barbie. Hey Barbie. Da bist du ja wieder. Es tut mir leid, aber ich möchte wirklich, dass ihr geht jetzt. Ich habe so viel gearbeitet heute und morgen habe ich genau so einen harten Tag vor mir. Nö, das ist jetzt nicht. Vielleicht können wir das Ganze einfach auf nächstes Wochenende geschehen, wenn ich aus Stadt wiederkomme zum Beispiel. Ne? Na gut. Ja, kann ich schon verstehen. Also nichts für ungut und danke, aber stell dich nicht so an. Ich würde einfach lieber allein sein jetzt. Ich finde das doof. Da ließ sich nicht viel machen. Die Geburtstagsparty war wohl vorbei. Besonders groß war die Enttäuschung bei Skipper, die noch nicht einmal ihr Ständchen in Schweizer Mundart vorgetragen hatte. Die Freunde packten zusammen und kurz darauf verließen sie das Haus. Und Barbie hatte das erste Mal an diesem Tag eine freie Minute, nur für sich allein. Titi. Eigentlich weg, aber die haben ja gar nichts verstanden. Wo hat Johnny den Sekt versteckt? Jetzt. Nö, ich gehe da jetzt nicht ran. Oh Mann, ich mache mir Sorgen. Ich hoffe, mit Barbie ist alles in Ordnung. Die war irgendwie komisch heute. Und auf meine Facebook-Nachricht hat sie auch nicht geantwortet. Aufhören! Aufhören! Was erzähle ich denn den Zuhörern jetzt an dieser Stelle? Scheiße, ich bin schon total besoffen. Meine Website auf. See what happens when you play with Barbie. Oh Mann, der Fanon, der ist jetzt ganz voll. Ich kann es nicht auf Dauer alles selbst verwalten. Nee, ich will das auch gar nicht mehr, diese ganzen unterschiedlichen Rollen. Ich habe keinen Überblick mehr und meine Accounts. Ich meine, was passiert denn mit denen auch? Wenn ich dann nicht mehr da bin zum Beispiel, dann muss die auch jemand anders verwalten, ne? Wenn ich mal tot bin, dann brauche ich definitiv ein Testament. Oh, mein Kopf dröhnt schon total. Vielleicht muss ich mich gleich hinlegen. Oh, der tolle Aschenbecher von Nathan. Was war da nur mit Barbie los? Vergeblich versuchte sie, die Scherben aufzulesen, musste sich aber recht schnell zugestehen, dass sie damit alles nur noch schlimmer machte und kroch müde auf die Couch, wo sie einschlief. Über dich. Hä? Wer seid ihr? Nein, ich sage euch nichts über mich. Ich kenne euch doch gar nicht. Wir sind deine Followers und Freunde. Barbie, vertrau uns. ASAP. System standby. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid Barbie. Doch gar nicht meine Freunde. Barbie. Hier sind die Würfel, mit denen wir immer gespielt haben. Barbie. Du hattest sie irgendwann ins Klo runtergespült und ich war ganz sauer. Jetzt, wo ich älter werde, merke ich schon mehr und mehr, dass ich meiner Rolle nicht mehr so gewachsen bin. Beziehungsweise, es fällt mir einfach schwer, dieses Älterwerden und... Ich meine, selbst jetzt hier, auf meiner Webseite. Barbie, wir haben uns verkalkuliert. Wir sind bankrott. See what happens when you play with Barbie. Ich lasse mich umoperieren. Ich möchte eine Frau werden. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Zuschauer daheim am Fernsehapparat, hier ist wieder Ilona Christiansen mit Talk Today. Und heute Barbie. Was? Ihr kennt sie nicht? Bindegewebe. Ein Cola. Transformation. Doppelburger. Und zwei Portionen Fritten hätte ich gern. Jetzt. Da wir alle Informationen über sie besitzen, erhalten sie hiermit das Testament für ihren digitalen Nachlass. Seite 1 von 3, Seite 2 von 3, Seite 3 von 3. Hey Barbie, du bist das tollste Mädchen auf der Schule. Hast du Lust, mit mir zum Abschlussball zu gehen? Am Samstag? Hm? Bitte. Man sieht Barbie. Mit einem Kind im Arm vor einer Garage stehen. Ein Mann kommt aus dem Haus. Er trägt eine Tasche in der Hand. Nee. Ken? Nee. Sag mal so. Ken, du bist manchmal so anstrengend. Und trägt eine Tasche in der linken Hand. Ich habe mir überlegt, meine Modekollektionen sollten für alle da sein. Du bist heute zu mir an der Transformation, ich Ein komisches Gefühl überkommt mich manchmal. Ich Barbie. Verkörpere irgendwas und kann mich nicht immer damit identifizieren. Und das löst ein gewisses Unbehagen aus. Aber zugleich merke ich auch, wie ich mit dieser Rolle so vielen Leuten auch eine Projektionsfläche für sich selbst anbieten kann und sie Freude dabei empfinden. Bitte bestätigen Sie nochmals Ihr Passwort für den Zugang. Barbie. Barbie. Hey, Barbie. Bist du da? Na, da hatte Barbie aber einen intensiven Traum. Ken hingegen, von Sorgen getrieben, war der Schlaflosigkeit anheimgefallen und hatte sich auf die Socken gemacht, um nach Barbie zu schauen. Barbie. Ken. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh. Schön, dass du da bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe so viel geträumt. Ja, wir alle haben manchmal komische Träume. Es tut mir auch leid, wie ich mich gestern verhalten habe. Ach, das ist doch nicht schlimm. Ich weiß genau, wie viel du jeden Tag arbeiten musst. Und ja, das ist in Ordnung, Barbie. Willst du dich nicht einfach zu mir jetzt legen? Oh ja, das ist ein tolles Angebot. Und morgen früh nach dem Aufstehen, dann packst du deine Tasche. Und wir fliegen zusammen nach Malibu, in den Urlaub. Was? Wirklich? Oh, du bist ein Schatz, Ken. Aber ein Ding ist noch, was wird mit Arbeit? Kein Thema, alles schon bedacht. Ich habe mit Mattel gesprochen und deinem Chef. Und die sind einverstanden und geben dir eine Woche Urlaub. Quasi ein Geschenk von Mattel, deinem Chef. Und mir. Juhu! Barbie and Ken on Radio 226 here in the house. Das war die Überraschungsparty. Und now music. Ein Stück von Sack Ziegler. Jesuskind, Ken und Barbie, mach geschwind. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Wir sind die Kinder von Ken und Barbie. Wir sind die Kinder von Ken und Barbie. Wir sind die Kinder von Ken und Barbie. Wir sind die Kinder von Ken und Barbie. Wir spielen Vater, Mutter, Kind, Maria, Josef, Esel, Rind. Uns fehlt nur das Jesuskind. Ken und Barbie, mach geschwind. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken, spiel du mit der Barbie. Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit Ken. Spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit der Barbie? Ich spiel mit Ken. Spiel du mit spiel du mit der Barbie, ich mit Ken. Ich spiel mit Ken. Transformation ist messbar. Im Numen der Station Radio 226.